Was tun Sie, wenn Sie auf einmal angeblich am Ziel sind? Manchmal und gegen jede Wahrscheinlichkeit passiert es tatsächlich. Sie haben auf dem Weg nach Göttingen alle oben geschilderten und dazu jede Menge nicht geschilderter Störungen mehrfach absolviert. Ihr Reiseproviant und Wasser gehen zur Neige. Sie kämpfen heftig gegen Fieberschübe und unkontrollierbares Zittern an. Und das einbeinige Stehen vor dem Prostata-Plakat wird mehr und mehr zur Qual. Da schallt auf einmal eine Durchsage über Ihren Kopf hinweg. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Göttingen. Und während um Sie herum noch ungläubiger Jubel aufbrandet, hält der Zug auch schon am Bahnsteig. In diesem Fall gilt: Seien Sie unbedingt auf der Hut und stürzen Sie nicht Hals über Kopf mit Ihrem Gepäck aus dem Zug. Es kann sein, dass der Bahnsteig, den Sie draußen durch die Scheibe sehen, nicht zu Göttingen gehört, sondern zu einem mittlerweile stillgelegten Vorortbahnhof und dass der Lokführer hier nur aus Sentimentalität gehalten hat. Oder aufgrund einer Weisung des Bahnhofsmanagements, das den zurzeit hoffnungslos mit Fahrgästen überfüllten echten Göttinger Bahnhof kurzzeitig entlasten möchte. Sehen Sie bei einer angeblichen Ankunft deshalb unbedingt immer auf die Uhr. Dass Ihr Zug Göttingen 20 Minuten vor der angegebenen Zeit erreicht, ist äußerst unwahrscheinlich. Es kann aber auch vorkommen, dass das, was Sie draußen vor der Scheibe sehen, tatsächlich wirkt wie der echte Göttinger Bahnhof, dass neben allen anderen Indikatoren auch Schilder mit der Aufschrift Göttingen und Aussagen ortskundiger Reisender klar darauf hindeuten. Wundern Sie sich in dem Fall nicht zu lange. Schließlich ist es den Autoren sogar mehrfach gelungen, unversehens ihr Ziel zu erreichen. Steigen Sie aus, bevor der Zugbegleiter wieder zur Weiterfahrt pfeift. Informieren Sie sich über Datum und aktuelle Nachrichtenlage und reinigen Sie sich und Ihre Kleidung notdürftig, bevor Sie Ihren Angehörigen oder Ihren Geschäftspartnern, die längst nicht mehr mit Ihrem Auftauchen rechnen, unter die Augen treten. Erst nach Tagen wird Ihnen dann allmählich klar werden. Sie haben es geschafft. Sie haben alle Fairnisse und Hindernisse bewältigt und das letzte große Abenteuer in Deutschland einigermaßen gut hinter sich gebracht. Sicherlich werden Sie nun den Wunsch haben, überall zu erzählen, was Sie erlebt haben. Oder mitten in der Nacht die Bahnhotline anzurufen, um irgendjemanden unflätig zu beschimpfen. Das ist völlig normal und es hilft Ihnen, das Erlebte zu verarbeiten. Wenn Sie aber auch nach Wochen noch von der Zugbegleiterin träumen, mit dem Ruf zurückbleiben, aus dem Schlaf hochfahren und an Phantomhunger leiden, sollten Sie psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Oder möglichst bald wieder Bahn fahren.